Guten Tag, mein Name ist Bulur. Ich bin die Diensthabende Arsin auf der Station und würde gerne das Erstgespräch mit Ihnen führen. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, natürlich, Frau Doktor. Zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen, dann direkt Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Kaiser Schulz. Kaiser Schulz. Ja. Herr Kaiser? Herr Ja. Schulz. Herr Schulz, könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? K A I S E R Kaiser Okay. und S C H U N Z. UL-Set. Ja. UL-Set. Schulz, okay. Ja. Ja. Herr Schulz, wie alt sind Sie? Ich bin 74 Jahre alt. 74. Ja. Okay. Wann sind Sie genau geboren? 1. Juni 1951. 51. Ja. Okay. Und wissen Sie, wie groß Sie sind? 1,75 Meter. 75. Okay. Und wie viel wiegen Sie? Ich bin 85 Kilogramm, Frau Doktor. 85 Kilogramm. Ja. Okay. Wie heißt Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Herr Müller. Herr Müller. Ja. Okay. Okay, vielen Dank für diese Informationen, Herr Schulz. Gerne. Was führt Sie heute sonst? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Frau Doktor, ich starke Husten. Starke Husten. Ja. Okay. Seit wann haben Sie Husten? Seit 3 Monaten habe ich diese Probleme. Okay, könnten Sie Ihrer Husten ein bisschen beschreiben? Ja, Ist das ja. eine trockene Husten oder mit Auswurf? Ja, ich habe auch Auswurf, besonders morgens, besonders morgens und Wie nachts. sah Ihrer Auswurf? Auch Weiße, ja. Eise. Weiße, schleimig, bisschen schleimig. Haben Sie in Blut in der Auswurf bemerkt? Nö, ich nicht, ich hab nicht bemerkt, Doktor. Okay, es freut mich. Und haben Sie Atemnot? Ja, natürlich, ja, ich habe Atemnot, früher Atemnot, der Atemnot besteht beim Laufen oder Treppensteigen, aber jetzt tritt der Husten, Entschuldigung, auf Atemnot in Ruhe. Okay. Jetzt circa 3 Monaten haben Sie Husten in Ruhe, haben Sie Atemnot in Ruhe? Nein, vor 1 Monat Oder 1 Monat? habe ich Atemnot in Ruhe, ja. Okay, haben Sie andere Begleitsymptome, zum Beispiel Fieber? Haben Sie Fieber? Ich habe nicht bemerkt, Doktor. Nein. Okay. Haben Sie Brustschmerzen auch? Ja, ich habe Brustschmerzen. Aber nicht immer. Wenn ich viele Hüsten oder laufen, habe ich Brustschmerzen, ja. Okay. Haben Sie ist Ihnen eine Herzschlags, einen Herzschlagsherzstolpen oder Herzklopfen aufgefallen? Beim Laufen oder beim Treppen steigen, ja, fühle ich mich, ja, Herzklopfen, Herzrasen, ja, bisschen, ja. Aber in Ruhe fühle ich mich nicht. Okay, haben Sie jetzt Brustschmerzen? Ja, jetzt? Nein. Yes. Jetzt, nein, ja. Nein. Okay. Okay. Ist Ihnen schwindelig? Ich habe nicht bemerkt, Doktor. Okay. Ist Ihnen übel oder haben Sie Erbrechen? Übel, erbrochen. Nein, ich habe nicht bemerkt, Doktor. Haben Sie in letzter Zeit ungewöhnlich ab oder zugenommen? Ich habe immer gleich gewischt. Ja, es freut mich sehr gut. Und haben Sie Nachschweiß? Nachschweiß? Ja, nein, ich habe nicht bemerkt. Nein. Okay, sehr gut. Haben Sie früher ähnliche Beschwerden gehabt? Oder waren Sie beim anderen Arzt für diese Beschwerden? Das war einmalige, aber vor ein Monaten bin ich beim Hausarzt gewesen. Der hat mir eine Hustenmittel verschreibt, aber das ist mir nicht geholfen. Okay, ist Ihr Husten immer da oder fühlen Sie sich Nicht jetzt immer, besonders morgen und nachts. morgen und nacht? Wie ist schlafen Sie gut? Deswegen Husten und Atemnot schlafe ich nicht gut, Frau Doktor. Okay. Wie viel Kissen benutzen Sie beim Schlafen? Ich muss mindestens 2 Kissen beim Schlafen brauchen, ja. Okay. Schnorken Sie? Schnorken, ich habe nicht bemerkt, nein. Okay. Okay. Normalerweise liegen Sie liegen Sie liegen Sie Ich habe nicht verstanden, Doktor. Ich habe okay. nicht verstanden, Entschuldigung. Aha, ja, Entschuldigung. Können Sie lach liegen? Nein, ich habe nicht bemerkt, nein. Aber wenn ich laufen oder Treppen steigen oder sich bewegen, fühle ich mich sehr müde. Müde. Ich bin total Ja. erschöpft, ja. Können Sie flach liegen? Flach liegen, ja, ich habe nicht bemerkt. Okay. Ist bei Ihnen jemanden eine Farbänderung zum Beispiel in der Lippen oder in der Finger aufgefallen? Ich habe nicht bemerkt, aber meine Onkel hat mir gesagt, ja, manchmal habe ich Blaufärbung, ja, am Lippen. Okay, sind bei Ihnen irgendwelche chronische Erkrankungen bekannt? Ja, Doktor, ich Besonders habe eine Lungenerkrankung. ich habe seit 10 Jahren arterielle Noch etwas? Hipertonie. Bluthochdruck, ja. Und 15 Jahren, seit 15 Jahren Zuckerkrankheit. Vor 2 Jahren bin ich beim Urologen gewesen und er hat mir gesagt, meine Vorhertdrüse bisschen vergrößert. Okay. Und Aber ich muss Ich muss häufig auf den Toilette, aber es kommt kleine Menge un, ja. Ja, okay, ich verstehe. Wie ist Ihr Appetit? Ich habe kaum Appetit. Kaum Appetit. Seit Ja. wann? Seit 3 Monaten. Seit ungefähr 6 Monaten, ja. 6 Monaten. Okay. Wie ist Ihr? Haben Sie Probleme beim Stuhlgang auch? Ja, ich habe ein bisschen Verstopfung, aber nicht immer. Aber ich muss viele Mal auf den Toilette gehen. Ja, ich habe gesagt, ich habe Zuckerkrankheit und Prostata-Probleme. Deswegen muss ich viele Mal auf den Toilette, ja, gehen. Ja, auch Nacht. Ja, besonders Nacht, ja. Okay. Ich verstehe. Haben Sie Sodbrennen oder Aufstoßen? Nein, ich habe nicht bemerkt. Okay. Und Sie haben keine Lungenerkrankungen früher, oder? Ja, ich habe früher nicht gehabt. Okay. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ja, natürlich, ich nehme Metformin 15 Milligramm einmal morgen, einmal abend, zweimal täglich. Metformin 15 Milligramm. Ja, 15 Milligramm Metformin. Okay, 15. Entschuldigung, ach 15, Entschuldigung, 500 Milligramm. Ja, Entschuldigung. Okay. Morgens. Ja, morgens und abends und Metoprolol 25 Milligramm einmal. Und ich habe Morgens. morgens, ja, ich habe gesagt, ich nehme ein Hustelmittel ein. Aber der Name wisse ich nicht jetzt. Okay. Noch etwas? Haben Sie eine Ja, Medikamente, ich habe, Ihre ich habe Herzschwäche? außerdem nehme ich ein Wassertablett ein. Wasser. Wassertablett, ja, Wassertablett ein, aber jetzt ich kenne nicht wie. Name, ja, wie der Name. Okay. Würden Sie schon einmal operiert? Herr Schulz? Ja, bei mir wurde mit 30 Jahren eine Gallenblase-Operation durchgeführt. Vor 30 Jahren. Ja. Gallenblase. Ja. Okay. Wissen Sie, haben Sie eine Stein oder Entzündung? Ja, ich hatte eine Entzündung, ja. Entzündung. Okay. Und rauchen Sie, Herr Ja, Schulz? leider, Frau Doktor. Ich rauche 25 Zigaretten täglich seit 20 Jahren. 5 Uhr? 25 Zigaretten täglich, ja. Okay. Seit wann rauchen Sie? 20 Jahren. 20 Jahre. Ja. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke keine Alkohol, ja, nein. Keine. Okay. Hatten Sie jemals Kontakt mit Drogen? Ja. Ich habe nicht mit den Drogen konsumieren. Kontaktieren. Wiederholen bitte, ich Ja. kann nicht gut Ich verstehen. habe nicht mit den Drogen Okay. probiert. Okay. Entschuldigung. Und treiben Sie regelmäßig Sport? Ja, ich fahre Fahrrad manchmal, dreimal besonders am Wochenende. Okay. Sehr gut. Gibt es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen? Ja, Beim Vater. ja, ja, Mayfata an Herz infarkt gestorben. Ja, es tut mir sehr leid. Okay. Danke schön. Meine Mutter lebt in Altenheim. Sie hatte einen Schlaganfall. Und ich habe einen Bruder. Mein Bruder leidet an Lungenkrebs. Entschuldigung, Lungenkrebs. Ja, es tut mir sehr leid. Oh. Sie sind Rentner, Ja, oder? natürlich. Jetzt in Haben Sie früher, was machen Sie früher beruflich gemacht? Ja, früher arbeite ich als Lehrer. Lehrer. Ja. Sehr gut. Leben Sie allein oder mit jemandem? Ich bin verheiratet und habe zwei gesunde Kinder. Ich lebe mit meiner Familie. Family, okay. Sind Sie vollständig Ja, ich bin vollständig geimpft, ja. geimpft? Sind Sie allergisch gegen etwas? Ja, ich reagiere allergisch auf Hausstaub. Hausstaub. Wie reagieren Sie darauf? Reagiere auf mit Rhinitis und Husten. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nee, ich bin immer in Deutschland. Herr Schuss, ich habe einige Frage. Auftreten diese Husten plötzlich oder haben Sie Ja, doch. Lang, ja, früher, ja, es tritt der Husten langsam. langsam. Aynen, ja. Ja, okay. Denken Sie, gibt es, denken Sie, es eine bestimmte Auslöser für diese Husten gibt? Wenn Bis ich auf Belastung. ja, besonders auf Belastung, ja. Okay. Besonders bei der Belastung. Okay. Okay, Herr Schulz, ich habe keine weiteren Fragen. Möchten Sie etwas hinzufügen oder Sie, oder Fragen Sie an mich. ja, fragen Sie an mich. Ja, ich habe eine Frage, Frau Doktor. Ich Okay. habe gesagt, meiner Bruder leidet an Lungenkrebs. Ich habe viele Angst. Ich habe Lungenkrebs. Herr Schulz, ja, ich verstehe Ihre Sorge sehr gut, aber es so für etwas zu sagen, und bitte denken Sie nicht gleich an das Schlimmste. Ihre Beschwerden können viele Ursachen haben. Um eine eindeutige Diagnose zu stellen, müssen wir ein paar Untersuchungen durchführen. Zuerst werde ich Sie körperlich untersuchen und Blut abnehmen, für einige Laborparameter überprüfen und dann einige weitere Untersuchungen durchführen. Auch ich werde Ihre Beschwerden mit meinem Oberarzt besprechen. Vorliegen alle Ergebnisse, sobald alle Ergebnisse vorliegen, kann ich Ihnen etwas Genaueres sagen. Aber ich möchte sagen, Krebs nicht immer eine erbliche Krankheit. Deshalb positiv zu denken, bitte. Okay? Okay, danke schön, Frau Doktor. Ich warte auf Sie. Okay. Guten Tag. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitteschön. Der Patient heißt Kaiser Schulz, ist 74 Jahre alt, 1,75 Meter groß und wiegt 85 Kilogramm. Herr Schulz stellte sich heute bei uns wegen seit 3 Monaten bestehender, zunehmender Thyrsis mit Auswurf, mit Sputum und Dyspnoe vor. Der Patient berichtete, dass Beschwerden langsam aufgetreten sind und und sich mit der Zeit verschlechtert haben. Der Patient für diese Beschwerden vor einem Monat beim Hausarzt aufgesucht und würde eine Hüstenmittel verschieben. Die Einnahme dieser Hüstenmittel wahrscheinlich eine Mykolytik hat keine Besserung gebracht. Der Patient klagte überhaupt Fatigue, Cyanose am Lippen und besonders beim Belastung Tachykardie. Die Fragen nach Hämoptysie wurden verneint. Die Atemnot, der Patient hat Atemnot früher, der Patient hatte Atemnot früher besonders bei Belastung, aber jetzt er hat in Ruhe auch. In der vegetativen Anamnese ist unauffällig. Wie können wir sagen, also diese Situation, ich meine Belastung und Atemnot. Fachbegriff bitte. Der Patient hat belastungsabhängig Ja. belastungsabhängig Dyspnoe, aber jetzt er hat ähnliche Beschwerden in Ruhe. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Insomnie und Inappetenz und manchmal Obstipation. Die Auswurf ist ja die der Sputum ist Hat der Patient Gewichtsveränderung? nein, nein. Okay. Ich habe diese Frage gestellt, aber er wurde verneint. Warum ist das sehr wichtig bei diesem Patienten? Gewichtsverlust. Ja. Der Patient hatte keinen Appetit und sie haben Husten. Diese Beschwerden sprechen für eine Bronchialkarzinom. Außerdem ihre Bruder hat eine Bronchialkarzinom. Das ist eine wichtigste Risikofaktoren für Patienten. Aber er hat keine Gewichtabnahme. Okay. An Vorerkrankungen leidet er seit 10 Jahren an arterieller Hypertonie, seit 15 Jahren an Diabetes mellitus Typ 2 und seit 2 Jahren an Benign Prostata-Hyperplasie. Und er nimmt regelmäßig Metformin 500 Milligramm zweimal täglich, Metoprolol 25 Milligramm morgens, Und er nimmt eine Wassertablette, aber die Name und die Dosierung würden geklärt werden. Was ist der Fachbegriff für Wassertablette? Wassertablette, ja, ich glaube eine Diuretika oder Ja. Diuretika, ja. Die Übertitel, ja. Diuretika, okay. Und bei der Patientin vor 30 Jahren eine Cholezystektomie durchgeführt. Ja, eine Cholezystektomie durchgeführt aufgrund einer Entzündung. Er ist Raucher und er raucht seit 20 Jahren 25 Zigaretten pro Tag. Alkoholkonsum und Drogenkonsum wurden verlangt und er fährt besonders am Wochenende Fahrrad. In der Familienanamnese wurde angegeben, dass sein Vater an Myokardinfarktus verstorben ist. Seine Mutter Myokardinfarkt, ja? Genau. Myokardinfarkt verstorben ist und seine Mutter einen Apoplex erlitten hat. Und lebt in Altenheim. Und sein Bruder, ja, und sein Bruder hat Bronchialkarzinom. Er ist Rentner und zuvor hat er als Lehrer gearbeitet. Er ist verheiratet und hat zwei gesunde Kinder. Er lebt mit seiner Familie. Er ist vollständig geimpft er ist allergisch gegen Hausstaub. Mit den Symptomen Rhinitis und Tüsis. Reiseanamnese ist unauffällig. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine chronische obstruktive Lungenkrankheit hin. Als Differentialdiagnosen kommen Bronchialkarzinom, Pneumonie und wahrscheinlich eine Tuberkulose in Betracht. Welche Symptome sprechen für eine COPD? Ja, der Patient hat chronische Husten seit 3 Monaten mit Dyspnoe und er hat eine Nikotin-Vorgeschichte. Er hat eine Nikotin-Vorgeschichte. Er ist starker Raucher, ja? Ja, stark. Er ist starker Raucher. Ja, er ist starker Raucher. Diese Okay. Symptome sprechen für eine COPD. Als zur Abklärung der Beschwerden sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden. So als werde ich den Patienten körperlich untersuchen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob eine Zyanose oder periphere ödeme an Bein vorhanden sind und ich beurteile und ich inspiziere die Aus- und Einatmen und ich würde ein Festthorax beurteilen oder ja und ich natürlich auskultiere die Lungen, Herz, A, A, Auskulturelungen und Herbst. Dann ich überprüfe, ja, ich kontrolliere die alle Vitalparameter von Patienten wie Atemfrequenz, Puls, Blutdruck, Sauerstoffsättigung und Herzfrequenz. Ja, ich beurteile die allgemeine Zustand von Patienten, ich meine. Dann ich würde Blut abnehmen und die großes Blutbild, Entzündungsparameter, Leber und Nierenwerte und natürlich eine Blutgasanalyse bestimmen lassen. Dann würde ich eine Thorax Röntgen, eine Thorax Röntgen in zwei Ebenen veranlassen und meine Verdachtsdiagnose bestätigen, die andere auch andere Lungenpathologien ausschließen. Und ich würde eine EKG schreiben, um die Herz Krankheit auszuschließen. Gegebenenfalls ein CT ist Symbol, besonders die Bronchialkarzinom auszuschließen. Und ich würde eine Spirometrie durchführen, um die Lungenfunktion überprüfen. Ja, Lungenfunktion überprüfen. Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgenden Therapie vor. Würde ich den Patienten stationär aufnehmen, um der Patient stabilisieren und Behandlungsoptimieren. Dann ich werde den Patienten, das ist eine, ja, ich denke, das ist ein akuter Fall, deshalb würde ich eine Antibiotika-Therapie anfordern, mit Mikrolithikum auch. Ja, das natürlich. Ich würde eine inhalative Glukokortikoid beginnen. Ja, beginnen. Dann im Verlauf Therapie im Verlauf Therapie Salbutamol verschieben. Okay, welches Konsil würden Sie anfordern? Ja, natürlich. Ich werde eine Pulmonologie Konsil anfordern. Okay, kommt Herzinsuffizienz als differenzielle Diagnose bei diesen Patienten? Ja, natürlich, als eine Herzinsuffizienz kann sein. Okay, und Sie haben gesagt, dass Sie ein EKG schreiben lassen würden. Was noch würden Sie durchführen? Ja, um die Herzinsuffizienz auszuschließen, würde ich eine Ekokardiografie auch durchführen. Okay, könnten Sie bitte Echokardiographie aufklären? Ja, okay. Ekokardiografie ist eine Ultraschallmethode, um die Herzkrankheit zu beurteilen. Das ist eine non-invasive und strahlungsfrei Untersuchung. Vor der Untersuchung sollte die Patientin keine Vorbereitung machen und Der Patientenlink auf der Untersuchungswege und wir beurteilen die alle und wir beurteilen das Herz mit einem Ultraschallkopf und wir tragen eine Gel auf dem Haut und wir bewegen die Kopf auf dem Haut, auf dem Herz. Das ist eine die Untersuchung dauert circa 10 oder 15 Monaten, Minuten und nach der Untersuchung kann der Patient ihre ganz Leben fortsetzen. Nein. Okay, könnten Sie bitte Spirometrie aufklären? Spirometrie ist eine Untersuchung, um die Lungenfunktion zu beurteilen. Der Patient sitzen und die Arzt oder die Arzt möchten ausatmen, tief ausatmen und tief einatmen. Beide eine Klappe, wir benutzen eine Klappe für Nase. Dann der Patient eine Geräte benutzt für Ein- und Ausatmen. Mundstück können wir sagen, ja? Ja, Mundstück, ja, okay. Durch das Mundstück soll der Patient tief einatmen und ausatmen. Ja. Ja? Wir beurteilen die erste Ausatmen ist besonders sehr wichtig für die Untersuchung. Das ist eine non-invasive und strahlungsfrei Untersuchung und nötig keine Vorbereitung für diese Untersuchung. Und die Patientin kann nach der Untersuchung ihre normale Leben fortsetzen. Ihr Leben wie gewohnt fortsetzen. Wie Wie gewohnt gewohnt. fortsetzen, ja. Ja. Okay, danke, Frau Kollegin. Das ist genug, ich glaube. Herr Okay. Chefarzt, sind Sie da und haben Sie noch andere Fragen? Ich habe keine Fragen. Okay, Selam gut. hocam. Guten Abend, Herr Oberarzt. Wir haben heute einen neuen Patienten und ich möchte Ihnen den Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, habe ich. Bitte schön. Ja, es handelt sich um Herr Kaiser Schulz. Herr Schulz ist 85 Kilogramm schwer, 1,75 Meter groß. Und 74 Jahre alt. Der Patient stellte sich heute bei uns wegen seit 3 Monaten aufgetretenen, bestehenden Husten vor. Dem Patienten zufolge sind die Tussis langsam aufgetreten und im Verlauf der Zeit schlimmer geworden. Außerdem klagt er über weißen, schleimigen Schuppen mit ohne Blutung. Su dem berichtete der Patientin unter eine Dyspnoe. Der Patient erwähnt, dass die Dyspnoe früher bei Belastung, aber jetzt in Ruhe aufgetreten. Die Symptome gehen mit Fatigue, Cyanus, am Lippen, Tachykardie, und Thoraxschmerzen einher. Die Fragen nach Ödeme, Dembein, Gewichtsveränderung, Pyrexie, Stuhlfrost, Würde verneint. Die vegetative Anamnese ist unauffällig, bis auf Inappetenz, Insomnie und Polakürie, besonders nachts. Nükturi können wir sagen, ja. Nükturi. Nüchtern, Sie haben recht, ja, nüchtern. An vor Erkrankungen nannte er seit 10 Jahren arteriell Hypertonie, seit 15 Jahren bestehende Diabetes mellitus und seit 2 Jahren bestehende Prostat-Hyperplasie. Es würde bei dem Patienten mit in Alter von 30 Jahren eine Cholezystektomie durchgeführt. Er nehme in bezüglich der Medikation nimmt er Metformin 500 Milligramm morgens und abends zweimal täglich, Metoprolol 25 Milligramm einmal täglich und eine Hustenmittel und Diuretikum ein, aber die Dosierung, der Name mit Hustenmittel und Diuretikum sollten geklärt werden. Antitussiva können wir sagen, ja, als Fachbegriff. Hustenmittel Ja. Antitussiva. Danke schön, Herr Arzt. Der Patient reagiere allergisch auf Hausstaub. Die sich äußert mit Rhinitis und Tussis. Er rauche 25 Zigaretten täglich seit 20 Jahren. Er trinkt keine Alkohol. Drogenkonsum würde verneint. In Bezug auf Familienanamnese teilt er mit, dass der Vater an Myokardinfarktus gestorben ist. Die Mutter lebt jetzt, aber sie hat eine Schlaganfall. Welche Fachbegriff? Apopleksi. Apoplexie. Apopleksie, ja, Apoplexie. Er hat eine Bruder. Der Bruder leidet an Bronchialkarzinom, ja. Er ist verheiratet. Er ist jetzt Rentner, aber er hat früher als Lehrer gearbeitet, Erhat zwei Gesunde Kinder. Ich gehe von einem Verdacht auf chronische obstrüktive pulmonelle Erkrankung aus. Da die Patient typische Symptome dafür ausweist, die Tussis, der Patient leider unter Tussis und Sputum und mit Belastung dyspnoe und in Ruhe dyspnoe und fatig das spricht für COPD. Als Differentialdiagnosen kommen Tuberkulose, Bronchialkarzinome und Pneumonie in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde zunächst den Patienten die Vitalparameter überwachen. Dann würde ich den Patienten körperliche untersuchen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob Schwellungen besonders am Bein, Hautverfärbungen am Lippen und Fingernackel und Überwarmung vorliegen. Außerdem prüfe ich den peripheren Arterienpuls und palpiere Lymphknoten außerdem auskültiere ich Lungen und Herz. Neben körperlicher Untersuchung waren eine Laboruntersuchung Sinnvoll, um umfassende diagnostisch zu gewährleisten. Dabei würde ich großes Blutbild, CRP, BSG, Leberwerte, Nierenwerte, Herzenzyme, Gerinnungsparameter und Tumormarker bestimmen lassen. Danach werde ich ein Röntgen Thorax veranlassen, um meine Verdachtsdiagnose sowohl meine Verdachtsdiagnose bestätigen als auch andere mögliche Lungenprobleme auszuschließen. Außerdem würde ich ein CT des Thorax veranlassen, um mögliche andere Lungenprobleme auszuschließen. Eine Spirometrie würde ich veranlassen, um mögliche Lungenpathologien zu beurteilen. Wenn es nötig würde ich eine Spirometrie durchführen oder Bronkoskopie. Spirometri ya. Spirometri durchführen. Zudem würde ich dem Patienten eine EKG schreiben und mögliche Herzprobleme auszuschließen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich den Patienten stationäre aufnehmen. Erste würde ich dem Patienten einen venösen Zugang legen Patienten flüssig kayıt sufu und bronchodilatatua und Kortison verabreichen. Außerdem es wäre sinnvoll, wenn ich dem Patienten eine pulmonologische Konsult anordnen, um meine und Therapie des Patienten zu optimieren. Nach der Akutbehandlung empfehle ich dem Patienten Lebensstilveränderungen, zum Beispiel Nikotinkarenz und Alkoholkarenz und Gewichtsreduktion. Aber der Patient trinkt keine Alkohol, ja, trinkt keine Alkohol. Wenn Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden sind, werde ich mit dieser geplanten Untersuchungen fortsetzen, Herr Oberarzt. Okay, könnten Sie bitte das EKG aufklären? Ja, EKG, ich würde Ihnen EKG erklären. EKG ist eine spezielle Untersuchung, mit der wir Herz elektrische Aktivität zu beurteilen. Diese Untersuchung hilft uns, die Erkrankungen wie Herzrhythmstörungen, Durchblutstörungen und andere Herzprobleme frühzeitig zu erkennen. Dazu setzen wir dem Patienten eine Elektroden auf den Brust und der Brust, den Armen und den Bein setzen ein, ja. Danach die Bilder von Gewebe wird als Kurse auf einem Monitor dargestellt. Kurve. Kurve. Die Untersuchung dauert etwa 5 bis 10 Minuten. Die Untersuchung ist schmerzfrei, röntgenstrahlenfrei und ungefährlich. Es gibt keine spezielle Vorbereitung vor der Untersuchung. Nach der Untersuchung kann der Patient ihre Alltag wie gewohnt fortsetzen. In manchen Fällen können statt Essen andere Untersuchungen wie Echokardiografie oder andere Herz-Untersuchung durchgeführt werden. Das hängt vom Krankbilde ab. Okay. Gut, vielen Dank. Ich glaube, das ist genug. Danke Wir haben schön. es gut gemacht. Ist mein Name.